Typ muss schon mehrere Stunden tot sein. So steif gefroren, wie der da unten lag. Ja, da sind schon viele Penner hops gegangen dieses Jahr. 1, 2, 3, hopp! Auf mit dir in den Zickzack! Komm, wir machen Mittag. Ja, wird Zeit. Ja, ich hab Hunger. Die Sonne der Sterbenden. Hörspiel von Jean-Claude Isou. Aus dem Französischen von Ronald Vuillet. Bearbeitung Claudia Wilhelmine Stang. Ich ging zu Abdel. Er gab mir manchmal einen Couscous umsonst. Ich wollte die Abendnachrichten sehen. Titi war tot. Ich fühlte mich, als wäre ich selbst gestorben. Ich trank ein Bier, rauchte eine Kippe und starrte auf den Fernseher. Keiner sagte etwas, als wüssten sie, was passiert war. Der Obdachlose Jean-Louis Lebrun, 45 Jahre alt, starb auf dem Bahnsteig der Metrostation Ménilmontant, Freitagnacht gegen 22 Uhr. Am Samstag um 14.30 Uhr wurde er abtransportiert. Hunderte von Parisern gingen vorbei, ohne etwas zu bemerken. Ebenso wenig wie die Bahngesellschaft. Hast du denn gekannt, von dem Sie da gerade reden? Das war mein Freund. Scheiße. Monsieur Dede, willst du noch eins? Sie sind der Kumpel des verstorbenen Clochards Titi. So wurde er doch genannt, oder? Sie haben ihn zuletzt gesehen. Die haben Titi krepieren lassen, die von der Bahn. Titi sah gestern Nacht nicht gut aus. Habe ich dem Schalterbeamten gesagt, als ich wegging, ja? Habe ich ihm gesagt, dem Titi geht's nicht gut, der sah ja ziemlich schlecht aus. Ne? Hab ich gedacht, willst du noch ein Bier? Aber nein, ja. Neben mir steht Monsieur Lecu, der Sicherheitsverantwortliche der Metrobetriebe. Monsieur Lecu, wie konnte es dazu kommen, dass hier inmitten von Menschen ein anderer Mensch stirbt, ohne dass es jemand bemerkt? Die Metrostationen werden doch überwacht, oder? Ja, normalerweise darf nachts niemand in der Metrostation bleiben. Aber es kommt vor, dass unsere Überwachungsteams Mitleid haben und ein Auge zudrücken. Und das ist gestern Nacht zweifellos geschehen. Die Obdachlosen sterben in den Metrogängen. Solche Fälle haben wir diesen Winter fast jeden Tag. Und meistens sterben sie an Herzversagen. Dieser Winter ist sehr hart und kalt. Wir bedauern das sehr. Ich versuchte nicht mehr hinzuhören. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Mit kleinen Schlückchen trank ich mein Bier zu Ende. Arschlöcher. Diese Arschlöcher. Arschlöcher. Abdel? Hm? Wie viel kriegst du? Ich will jetzt gehen. Lass gut sein. Komm wieder, wann immer du willst. Titi war mein Freund. Er war mein bester Freund. Er war der beste Freund, den ich je hatte. Anders als diese bürgerlichen, verlogenen Spießer aus der Zeit, als ich noch zu Hause gewohnt hatte. Mit Sophie und Julien, meinem Sohn. Ich weiß noch, als wir uns kennengelernt haben, Titi und ich. Wir haben uns gleich gut verstanden. Alles war einfach. Wir standen vor dem Gemeindesaal der Kirche Saint-Charles im Stadtteil Monceau. Mit uns standen da noch 20 andere von unserer Sorte, ordentlich aufgereiht. Die Messe vor Ostern ging gerade zu Ende. Wir hatten Hunger wie zwei ausgehungerte Stadtbären. Na, du alter Penner. Was machst du denn hier? Praktizierender Katholik oder was? Na klar, ich hab schon 10 Rosenkränze gebetet. Mein Pater Xavier. Hoffentlich macht der Bruder bald die Küche auf. Für diejenigen, die an Jesus Christus glauben, und ich weiß, dass das nicht bei allen der Fall ist, was aber nicht schlimm ist, muss daran erinnert werden, dass unser Herrgott an diesem Osterwochenende für uns gestorben ist. Wir werden weder heute noch morgen Essen ausgeben. Was? Moment. Wir, Wir Christen feiern die letzte Mahlzeit, die Christus mit seinen Jüngern eingenommen hat. Ach, was? Christi Blut für euch gegeben. Christi Leib für euch gegeben. Merde, ich hab's gewusst. Pater Xavier, der Fettsack. Schau dir das an, der stopft sich ein letztes Mal das Maul voll und wir gucken in die Röhre. Amen, mein Bruder. Schnall deinen Gürtel enger. Na, und wo gehen wir jetzt hin, zum Futtern? In die Rue Serrurier vielleicht. Vergiss es. Viel zu viele Leute. Außerdem ist das für heute Abend zu weit weg. Ja, dann Rue de l'Orillon. Ja, willst du mich verarschen oder was? Mensch, da kriegt man Durchfall. In den 6 Jahren, die ich auf der Straße bin, habe ich mir alle Orte gemerkt, an denen ich mir was eingefangen habe. Soweit es geht, meide ich die. Nein, lass uns zur Trinité gehen. Das ist zwar kein 3-Sterne-Lokal, aber die Menge macht's. Und es gibt eine Menge hübsche Studentinnen. Wirst du schon sehen. René Rock hilft durchaus, den zusammengepappten Reis zu verdauen. Ich lach mich tot. Ich kann nicht. Ich lach mich tot. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de peintre grec. Et mes cheveux aux 80 ans. Avec mes yeux tout délavés qui me donnent l'air de rêver, qui... moi qui n'en rêve plus souvent. Uns war beiden klar, unser Weg war kein Weg mehr. Höchstens ein Sumpf, in dem wir Tag für Tag mehr versanken. Unweigerlich. Und selbst wenn jemand käme und uns die Hand reichte, es war zu spät. Wer uns jetzt noch die Hand entgegenstreckte, war kein Freund mehr. Allenfalls wollte er helfen. Ein Plastikbecher mit heißem Kaffee, eine Dose Corned Beef, ein Stück Schmelzkäse. Plötzlich schnürte es mir die Kehle zu. Titi. Titi. Ich sah wieder, wie man seinen Leichnam davontrug. Titi, ich und die anderen, wir waren nichts. Nichts. Das war die verdammte Wahrheit. An diesem Abend beschloss ich, Paris zu verlassen. Ohne Titi ist das Leben hier noch sinnloser geworden. Er war der beste Freund, den ich je hatte. Wenn schon krepieren, dann lieber in der Sonne, in Marseille, sagte ich mir. Vielleicht würde ich Lea wieder treffen. In all den Jahren hatte ich sie nicht vergessen. Ob sie wohl noch in Marseille ist? In letzter Zeit dachte ich oft an sie. Marseille. In meinem unruhigen, qualvollen und schlechten Schlaf waren die Erinnerungen und Bilder von Marseille aufgetaucht. Zuerst langsam, dann in Schüben. Straßen, Plätze, Bars und das Meer, die Strände, der weiße Felsen. Die Erinnerung an Marseille. Gute Bilder waren das. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. An einem späten Nachmittag schlenderte ich ziellos durch die Stadt und wartete darauf, meine Freunde zu treffen, um mich mit ihnen ins Nachtleben zu stürzen. Im Panierviertel verlief ich mich im Gewirr der kleinen Gassen. Und da stand sie mit dem Rücken zu mir und fotografierte eine alte Fassade. Großzügig geschnittene beige Leinenhose, ein weiter Seidenpullover, der ihren Hintern bedeckte, schwarze Locken. Entschuldigung. Lea. Entschuldigen Sie bitte. Ja? Sie drehte sich um und von der Schönheit ihres Gesichts stockte mir der Atem. 2 tiefgründige schwarze Augen, eine feine Nase, hohe Wangenknochen, kaminrote Lippen, die hübsch geformt waren. Entschuldigen Sie. Können Sie mir sagen, wo es zum alten Hafen geht? Haben Sie sich etwa verlaufen? Ja, ich bin nicht von hier. Aber in Marseille kann man sich doch gar nicht verlaufen. Alle Straßen führen zum Meer hinunter. Ja, gut, vielleicht, aber... ich muss die richtige Straße, die hinabführt, verfehlt haben. Ich wollte gerade zum Hafen. Das ist nicht sehr weit. Kommen Sie einfach mit, ich zeig's Ihnen. Sind Sie Fotografen? Nein. Ich habe gerade mit dem Architekturstudium begonnen. Aber ich fotografiere gerne. Sie auch? Naja, so wie die meisten. Ein bisschen rumknipsen und schauen, was dabei rauskommt. Ah, da sind wir schon. Da lag der alte Hafen, gebadet im Licht der untergehenden Sonne. Er hatte einen blassen Ockerton Wie oft im Frühling. Ich mag diese Stadt. Sie ist einfach fantastisch. Sie ist wirklich wunderschön. Haben Sie noch Zeit für einen kurzen Aperitif an der Bar de la Marine? Die kenne ich. Na gut. Schauen Sie, da werden gerade zwei Plätze frei. Schnell. Bis zu meiner Entlassung aus dem Militärdienst dauerte es noch 14 Tage. Wir trafen uns jeden Abend zum Aperitif in der Bar de la Marine. Wir knabberten die schwarzen, pikanten Oliven und die orientalisch zubereiteten Erbsen, schauten uns in die Augen und erzählten von unserem Leben, von fernen Ländern, von unseren Träumen. Ich würde gern mal nach Jordanien und in den Jemen reisen. Vielleicht noch viel weiter, nach Kleinasien und nach Armenien, das arme Land meiner Familie, aber nicht allein. Wollen wir morgen losfahren? Ja! Ihr Lachen war so schön. Ich hätte es mein Leben lang hören wollen. Nach meiner Entlassung aus dem Militärdienst ging ich erstmal nach Rennes und habe mir meine Zeit mit Gelegenheitsjobs vertrieben. Die einzige richtige Arbeit, die ich je gefunden hatte, war als Regenmantelvertreter für eine deutsche Firma. Wir tauschten unsere Adressen aus und versprachen einander, uns so bald wie möglich zu schreiben. Ich schrieb ihr gleich am ersten Abend, als ich in Rennes ankam. Und dann jeden Tag. Leas Briefe trafen bald mit derselben Regelmäßigkeit ein und ihre angeblich freundschaftliche Korrespondenz nahm immer mehr verliebte Züge an. Komm, schrieb sie Ende Juni einfach auf die Rückseite einer Postkarte. Meine neue Arbeit begann erst im September. Ich fuhr nach Marseille. Liebst du meine Haare? Ja, ich liebe deine Haare. Wir liebten uns sehr. Liebst du meine Augen? Ja, ich liebe deine Augen. Liebst du meinen Mund? Ja, ich liebe deinen Mund. Geht's uns gut, nicht wahr? Mhm. Es ist so schön mit dir. An einem Tag fuhren wir mit dem Bus hinaus. Lea wollte mir den äußersten Ostteil der Stadt zeigen. Die kleinen Häfen von Legut und Calelong. Der Bus fuhr am Meer entlang und nachdem er am Ouftal, an Malmousque und der Fos-Monet-Brücke vorbeigekommen war, öffnete sich die Reede von Marseille vor mir. Riesengroß und schön. Ein Geschenk. Das Geschenk Leas an unsere Liebe. Wir mussten zweimal umsteigen. Nach Madrac de Mondredon ließ der von der Sonne ausgebleichte weiße Fels mich zweifeln, ob wir uns überhaupt noch in der Stadt befanden. Meine Augen konnten es gar nicht fassen. Ich dachte an die Weite der äolischen Inseln, zu denen meine Eltern mich geführt hatten, als ich noch ein Kind war. Der Sommer war vorbei. Es war September und ich musste nach Rennes. In Rennes lernte ich Sophie kennen. Lea war weit weg. Ich habe ihr geschrieben, dass Schluss ist. Dass ich jemand anderes gefunden habe. Sophie. Ja, Sophie. Ja, komm. Sophie wurde mir zum Verhängnis. Sie war so elegant und schön. Ich wollte sie haben, sie wollte mich. Am Anfang war alles so schön mit ihr. Wir liebten uns, wir heirateten. Wir bekamen einen lieben, süßen Sohn, den liebten wir auch. Wir hatten viel Spaß miteinander. Nur Sophie wollte immer mehr. Ein großes Haus. Wir verschuldeten uns, ich musste meine Touren immer weiter ausweiten. Ich bekam noch das ganze Gebiet Nordwestfrankreich dazu. Ich war so gut wie nie mehr zu Hause. Unsere Clique traf sich oft und ich war immer seltener dabei, weil ich so viel arbeiten musste. Alain, dieses Arschloch, war der einzige Single. Er machte sich an Sophie ran. Eines Tages sagte sie mir, ich liebe dich nicht mehr. Ich bin jetzt mit Alain zusammen. Was sagst du da? Ich liebe dich nicht mehr. Ich muss nach Marseille. Ich muss Lea wiederfinden. Wäre ich doch nur bei Lea geblieben und hätte Sophie nicht geheiratet. Wir hatten an dieselbe Sache geglaubt. Das hatte Titi und mich verbunden. Wir hatten von Liebe geträumt, einer echten Familie und einem gewissen Wohlstand. Auch von Sicherheit und Stabilität. Und dann war alles zusammengebrochen. Ohne dass wir eigentlich wussten, warum. Die Straße ist voll anständigen Typen. Rico. Nach all diesen Jahren habe ich kapiert, dass dieses vorbildliche Leben zum Kotzen ist. Ich, das kannst du mir glauben, ich werde nie mehr in diese Welt zurückkehren. Ich hatte diesen Moment rausgeschoben, solange es ging. Aber eines Morgens um 6 Uhr, nachdem ich 24 Stunden ohne einen Sou verbracht hatte, habe ich mein ganzes Scheitern begriffen. Und dass es absolut war. Ich habe mich unheimlich geschämt. Excusez-moi, Monsieur. Hätten Sie vielleicht mal einen Franc für mich? Guten Tag. Haben Sie vielleicht einen Franc für mich? Danke, Monsieur. Vielen Dank. Auf Wiedersehen, Monsieur. Auf Wiedersehen. Das musst du immer im Kopf haben, Rico. Wer die Hand ausstreckt, ist ein für alle Mal aus dem Kreislauf rausgefallen. Endgültig. An diesem Tag machte ich 158 Francs. Ein guter Tag, um meinen Sohn Julien zu besuchen. 158 Francs ist nicht schlecht, das reicht bis Rennes. Am Gare de Montparnasse nahm ich den vorletzten TGV nach Rennes. Le TGV à destination de Rennes part dans quelques instants. Attention sur les quais. Wie jedes Mal, wenn ich nach Rennes kam, etwa einmal im Monat, schlief ich in der Parkgarage hinter dem Busbahnhof. Am Morgen trank ich einen Kaffee in der Bahnhofsgaststätte. Aber dieses Mal sollte es das letzte Mal sein. Dann wusch und rasierte ich mich in der Toilette der Bar. Um 8 Uhr, pünktlich zum Unterrichtsbeginn, stand ich in der Rue d'Antrain vor dem Collège de l'Adoration. Sophies Auto kam angerast. Ein weißer Golf GTI. Guten Tag. Beeil dich, Julien. Mein Schatz, sonst kommst du zu spät. Ich hab's eilig. Sophies blonde Haare fielen kaskadenartig auf den Kragen ihres beigen Kaschmirmantels, der trotz der Kälte offen stand. Sie trug einen weißen Rollkragenpulli, dazu einen engen, kastanienfarbenen Rock, der ihre schönen Beine bis weit über den Knien zeigte. Ich gehe fort. Ihr werdet mich nicht mehr sehen. Ich glaube, das ist wirklich das Beste für uns alle. Du Miststück! Dumme Sau! Ein Obdachloser. Ein Penner war ich geworden. Und das verdanke ich Sophie. Um 5:30 stand ich erneut vor der Schule. An derselben Stelle. Ich möchte ihn umarmen. Möchtest du deinen Vater umarmen, Julien? Du siehst, er will nicht. Aber ich möchte ihn umarmen. Im Rückfenster glaubte ich, das mir zugewandte Gesicht Juliens zu sehen. Aber darauf hätte ich nicht schwören können. Ich wusste, dass ich ihn heute das letzte Mal gesehen hatte. Ich fuhr erst mal zurück nach Paris. Da hatte ich meine paar Habseligkeiten in Plastiktüten in einem U-Bahn-Schacht versteckt. Ich hatte nichts mehr zu verlieren. Jetzt konnte ich Richtung Süden fahren, nach Marseille. Vielleicht würde ich dort Lea wieder treffen. Vielleicht wird alles wieder gut, wie früher. Bin wieder da. Rico! Rico, verdammt, wo bist du denn abgeblieben? Wir haben dich 2 Tage nicht gesehen, wir haben uns echt Sorgen gemacht, wa? Na, echt Sorgen. Stimmt. Wo zum Teufel bist du gewesen? Ah, ich bin einfach so umgelaufen. Der Tod von Titi. Ja, dieser Arschlöcher. Wenn der sich das Bier auf Ex wegziehen kann. Da. Winschala! Hey. Das kennen wir auch. Rico, komm, wir trinken Kaffee im Tonnelier. Ja. Ich lade dich ein. Wo wollt ihr hin? Bisschen Luft schnappen. Wir kommen gleich wieder. Et voilà, Monsieur, 2 Cafés. Merci. Ja? Ich hau ab aus Paris, Didi. Ja, scheiße. Wohin denn? In den Süden. Nach Marseille. Hast du was Bestimmtes vor? Aha. Nur ein paar schöne Erinnerungen. Jedenfalls kann ich nicht mehr hierher kommen. Ich halte das nicht mehr aus. Du, ich begleite dich ein Stück, wenn du willst. Mhm. Ich habe einen Kumpel in Chalon. Mhm. Kann man bei ihm essen und schlafen? Ich brauche mal eine Luftveränderung. Gute Idee. Das gefällt mir. Heute Abend? Passt das bei dir? Wir treffen uns im Gare de Lyon, in der Bar gegenüber von der Ankunftshalle. Ja, dann suchen wir uns einen Zug aus. Ja, super. Dann trinken wir noch ein Bier. Muss gefeiert werden. Ey, Ferien! Das ist, als ob wir in Ferien fahren würden. Auf der Reise nach Chalon hatte ich einen Albtraum. Ich erwürgte Sophie. Am Abend zuvor hatte sie mir ihre Entscheidung mitgeteilt, mich zu verlassen. Eine reiflich durchdachte Entscheidung. Es war ganz früh am Morgen, auf der Türschwelle. Ich konnte mich nicht entscheiden, einfach so, ohne ein Wort zu gehen. Als ob bereits alles ein für alle Mal gesagt wäre. Nach kurzem Zögern ging ich in ihr Zimmer. Ich wollte mit Sophie noch einmal von der Liebe reden, die ich für sie empfand. Und sie auch bitten, während dieser Woche noch einmal nachzudenken. Nicht zu übereilen, sich Zeit zu nehmen. Es war unwichtig, was zwischen ihr und Alain geschehen war. Wichtig waren wir, Sophie, Julien und ich, unsere Familie. Ich öffnete die Zimmertür. Sophie schlief friedlich mit einem Lächeln auf den Lippen. Sie schien weit entfernt zu sein von dem Drama, das sich in mir abspielte. Die Ankündigung unserer Trennung. Das Ende unseres gemeinsamen Lebens, das ich gewollt hatte und für das ich alles gegeben hatte. Auf dem Bettrand sitzend rauchte ich eine Zigarette und sah zu, wie sie schlief. Ich betrachtete sie so gern im Schlaf. Das tat ich öfter, wenn die Sorgen mich aufschreckten. Mich überkam dann ein Gefühl, wie in den ersten Tagen, dieselbe Zärtlichkeit. Die Jahre unserer Ehe hatten nichts daran geändert. Aber sie an diesem Morgen so friedlich und lächelnd schlafen zu sehen, brachte mich aus der Fassung. Woher kam dieses Lächeln? Aus welchen Träumen? Du träumst wohl von ihm, du Schlampe. Schlampe. Ja. Das Erste, was ich in ihren Augen sah, war Furcht. Und der Drang zu schreien. Aber schreien konnte sie nicht. Meine Finger schnürten ihre Kehle zu. Ich würgte sie mit Hass und Lust. Ihre schweren, wunderschönen, weißen Brüste hüpften unter der Pyjamajacke hin und her. Ich hatte Lust, sie herunterzureißen und auch das Laken wegzureißen, mit Gewalt ihren nackten Körper zu genießen, sie zu Tode zu ficken. Ich wirkte immer noch, bis der Atem ausging. Mein Atem. Ich selbst war es, den ich wirkte. Je mehr ich Sophies Hals umklammerte, umso mehr erstickte ich selbst. Dann sah ich mich wie in einem Spiegel mit verdrehten Augen und heraushängender Zunge. Tot oder fast tot. In einer Ecke des Spiegels sah ich Julien, der weinte und sein Frühstück haben wollte. Aber ich drückte immer noch, mit aller Kraft, bis zum Ersticken. Mein Mund öffnete sich ganz weit. Ich schrie nach Luft. Hey, Rico, hör auf, pass auf, Rico. Oh Gott. Oh Gott. Hier, trink einen Schluck. Ja. Danke. Oh Gott. Wo sind wir? Keine Ahnung. Er kommt nicht voran, dieser Bummelzug. Ja? Schlecht geträumt, wa? Wir sind voll von schlechten Träumen. Tja, so ist nun mal das Leben. Ob uns die schlechten Träume, die tief in unserem Kopf oder in unseren Herzen lauern, eines Tages einholen? Mein Zug ging nur bis Avignon. Aber egal, dachte ich mir. Hauptsache so nah wie möglich an Marseille rankommen. Dédé war in Chalon ausgestiegen, um mit Monique zu vögeln, der Frau seines besten Freundes Joe, der dummerweise im Knast saß. Es war kurz nach Mitternacht. Ich musste 5 Stunden totschlagen, bis der erste Zug fuhr. In Avignon lag kein Schnee, stattdessen wurde es vom Mistral gebeutelt. Ich kannte Avignon nicht und wusste also auch nicht, in welche Richtung ich gehen sollte. Ich marschierte einfach geradeaus, bis ich vor der Stadtmauer stand. Porte de la République, Innenstadt, konnte ich lesen. Das Beste wäre es jetzt, den Eingang eines Parkhauses zu finden. Als ich die Stadtmauer hinter mir hatte, gelangte ich auf einen langen Platz, der von Platanen gesäumt war. Er war menschenleer und düster. Ich stürzte mich in die erste Bar, die ich fand. I feel so sad, so bad. Ein Bier bitte. 18 Francs. 18 Francs für einen halben? Nach Tarif. Salut. Salut. Sauwetter, was? Oh, ein echtes Scheißwetter, meinst du wohl. Willst du einen Kaffee? Ein Cognac. Kaffee habe ich schon genug in. Du weißt, wir schließen bald, ne? Das ist die letzte Runde. Ja, kann ich mir denken. Hautenger Minirock, rote Strumpfhose, farblich fein abgepasst auf eine für die Jahreszeit zu leichte Bluse. Sah nicht schlecht aus mit ihren langen, blonden Haaren und ihrem Schmollmund. Höchstens Mitte 20. Ganz bestimmt eine Hure. Gefällt es dir? Was denn? Was du siehst? Mich? Ja, ziemlich. Willst du mit ins Hotel kommen? Voilà, ein Cognac. Das macht 50 Francs, Monsieur. Sie haben wohl einen Klingelbeutel geklaut? Nein, ich habe einfach nur gebettelt. Prost! Danach wirst du dich besser fühlen. Nach was? Nach dem Hotel, wenn du mitkommen willst. Es ist nicht weit. Rue Aubanel, das ist hier um die Ecke. Ein Fick kostet dich 200 Francs, Zimmer inklusive. Ich glaube nicht. Stimmt was nicht an mir? Nein, alles klar. No. 100 Eier. Ich lutsch dich für 100 Eier. Ich habe da eine ruhige Ecke dafür. Ich habe keine Knete, die ich verballern kann, verstehst du? Oh, ich verschwende meine Zeit mit dir, du armer Schlucker. Ciao, Max. Ciao, Mabel. Wir schließen. Noch ein Bier, bitte. Nein, wir schließen. Nichts zu machen. Scheiße. Au revoir. Nacht. Il est tard le soir. Ma tête dans brouillard. Un goût salé. Je sens la bière. Bist du mir gefolgt, oder was? Ich dachte, dass ich hier 2-3 Stunden schlafen könnte. Oh. Ich habe wirklich geglaubt, dass du mir gefolgt bist. Ist ziemlich verrottet da drin. Wohin gehst du? Nach Hause. Lass uns zusammen gehen. Ja? Was willst du? Nichts. Ich muss ein paar Stunden totschlagen und ich weiß nicht wohin. Kommst du oder nicht? Du gehst zu schnell. Ich komm nicht mit. Du wirst es schon schaffen bis zu mir. Da ist es. Da ist es. Da drinnen wohne ich. So. Also, kommst du nun? Ja. Mach die Tür zu. Das Schloss ist zwar kaputt, aber ich mag es nicht, wenn sie offen steht. Man weiß ja nie. Und hier wohnt nur ein Ehepaar im zweiten Stock und es sind alte Leute. Warte, ich mach das Licht. Romantisch, nicht? Willst du ein Bier? Ein Schluck, ja. Oh, ich bin total am Ende. Ich drehe mir erstmal einen Joint. Hier. Danke. Wie heißt du? Rico. Und du? Mirjana. Woher kommst du? Bosnien. Ich komme aus Bosnien. Ich komme aus der Hölle hier ins Elend. Ich bin tot und das schon lange. Seit ich gesehen habe, wie meine Eltern umgebracht wurden. Genau in diesem Moment wusste ich, ich werde ihn umlegen, den Typen, der sie umgelegt hat. Er war ein Freund. Willst du? Ich bleib lieber beim Bier. Ich rauche und das ist alles, sonst nichts. Ob du es glaubst oder nicht. Ich brauch das. So, hinterher. Das entspannt mich. Ja. Es wäre gut, ein wenig zu schlafen. Das werden wir schon hinkriegen, das wirst du sehen. Ich hab meinen Schlafsack. Du wirst trotzdem nicht so schlafen. Komm her. Komm. Warte, ich zieh dich aus. Ist es schon so lange her? Sehr, sehr lange. Willst du mit mir vögeln? Hast du denn auch Lust? Es muss nicht sein. Es ist wunderschön so. All das ist ja nicht mehr so wichtig. Ich liebe es, deine Finger zu spüren. Sie sind so sanft. Ich habe auch Lust darauf. Auf deine Hände. Wer ist da? Vater! Was wollt ihr hier? Rico nicht! Du reißt die Klappe, verstanden! Nein! Sieh dir das an, Alex! Sieh dir das an! Und nicht mal einen Schnupfer an! Der Ausflug hat sich gelohnt, was? Das will ich meinen! Vatos! Es war gar nicht so einfach, dich zu finden, Schlamm! Und wie du siehst, ich bin angekommen! Lass in Ruhe! Wer ist dieser Hampelmann? Er ist nur zufällig hier! Ich hab dich gefragt, wer er ist! Ein Typ! Ein Typ, den ich getroffen habe, in einer Bar. Eine Nacht mit dir, das kostet. Ist dir das klar, du Schwachkopf? Ich hoffe, du kannst bezahlen. Er wusste nicht, wo er schlafen sollte. Warte. Siehst du dich jetzt auch schon für Penner aus? Zieh dich an. Diese Frau gehört mir. Hast du das kapiert? Ich hab sie gekauft. Viel zu teuer, um sie von solchen Nieten wie dir vögeln zu lassen. Sieh mich an. Sie wollte Paris sehen, den Eiffelturm, die Champs-Élysées, die Galerie Lafayette. Aber das kostet. Verstehst du, du Trottel? Lass ihn. Du hast mich doch wiedergefunden. Das reicht doch wohl, oder? Ja, aber ich habe viel Geld verloren. Mehr als 3 Monate, Miriam. Grenoble, Lyon, Marseille, Arles. All diese Löcher, in denen ich dich gesucht habe. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was das kostet. Und du? Du treibst dich mit dieser Niete rum? Du hast mich doch wiedergefunden. Ja, das ist wahr. Das ist wahr. Du Bisser. Mann, hör auf! Hör auf! Ich bitte dich doch! Du bist doch eine Verrückte und nichts anders! Ich werde dich nach Paris bringen, an den Boulevard d'Arbès. Dort kannst du dich von Arabern und Negern besteigen lassen, den ganzen Tag! Komm, das reicht jetzt! Du, es reicht. Es reicht. Er hat sein Fett weg. Wir sollen uns vom Acker machen. Der wird bald abkratzen. Rico? Ich bin tot. Vergiss das nicht. Tot. Pack deine Sachen, wir hauen ab. Scheißkerle. Scheißkerle. Scheißkerle. Scheißkerle. Aber niemand hörte mich. Es wurde schwarz in meinem Kopf. Scheißkerle. Schwarz. Scheißkerl! Das war's. Bei Titis Tod war es so, als ob irgendetwas in mir fortgegangen wäre. Verstehst du, Abdu? Für den Letzten, der stirbt, wird es viel leichter. Weil er bereits alles verloren hat. Scheißkerl. Hier, da, ce soir. Ma tête dans brouillard, mon goût salé, je sens la bière. So, rue 9 Sainte-Catherine, hier muss es irgendwo sein. ganzen Fassaden alle neu gestrichen. Der Gang, die kleine schmale Treppe, die da raufführt. Ja, hier. Hier ist es, verdammt, hier ist es. Noch genauso wie früher, dieselbe schmutzige, braune Farbe. Abdu. Abdu, das bin ich. Ich treibe mich schon seit 2 Monaten in Marseille herum. Ich bin Algerier, aus Algier. Ja, wo bist du? Ich bin 13 Jahre alt. Zumindest sage ich das. Ja, wo bist du? Vielleicht bin ich auch 14 oder 15. Wo bist du? Wo bist du? Da ich keine Papiere habe, ist nicht sicher. Aber mir ist egal, wie alt ich wirklich bin. Das ändert nichts an meinem Leben. Das habe ich auch Rico an dem Tag erklärt, an dem wir uns kennenlernten. Schau auf die Briefkästen, ob ihr Name draufsteht. Miller Leconte. Die Begegnung werde ich niemals vergessen. Ich ging die Rue Casserie hinauf, eine Straße, die am Panierhügel entlang führt. Mist. Ja, wo bist du? Wohnst du hier im Viertel? Ich glaube, ich habe dich schon mal gesehen. Seit ich durch Marseille zog, war Rico mir öfter am alten Hafen über den Weg gelaufen. Seine unmögliche, verkrampfte Haltung, in seine schwarze Skijacke eingemummelt, eine blaue Seemannsmütze über den Kopf gestülpt, marschierte er mit gebeugtem Rücken und versunkenem Blick und zog einen Einkaufsroller hinter sich her. Eines von den Dingern mit Leinentasche, wie sie die Hausfrauen beim Einkaufen im Schlepp haben. Du hast mir nicht geantwortet. Wohnst du hier in der Gegend? Ich ziehe nur so durch die Gegend. Ja. Du kommst, du gehst. Genauso wie ich. Genau. Und wo gehst du jetzt hin? Das Meer ansehen. Ja. Das liegt auf meinem Weg. Das Meer. Oh, wo hast du den denn her, diesen Bären, der aus deinem Einkaufsrolle herausguckt? Den hat mir jemand geschenkt. Das ist ein seltenes Stück. Ich hab nie einen gehabt. Hör zu. Ich kann ihn dir nicht geben, verstehst du? Ich hab doch gar nicht darum gebeten. Na gut, dann ist ja alles klar. Na, Glas de Lange. Hier mache ich immer eine Pause. Ich liebe diesen Platz. Es ist schön hier. Findest du nicht? Hallo, Zinedine. Was sagst du? Nichts. Ich habe nur den Bären begrüßt. So. Wollen wir uns jetzt das Meer ansehen? Wir gingen von nun an jeden Tag zum Ende der Mole am Fort Saint-Jean. Und zwar über den Kai, dort, wo man die alten Lagerschuppen abgerissen hat. Wenn schönes Wetter ist, dann nehme ich dich mal mit auf die andere Seite, zum Leuchtturm. Siehst du die Treppe da links? Da steigst du hoch und oben setzt du dich auf den Boden. Lehnst dich an die Mauer und brauchst nur noch zu schauen. Das Meer, die Insel, einfach herrlich. Das ist das Schönste, was ich je im Leben gesehen habe. Wenn er über das Meer schaute, fielen ihm oft bestimmte Dinge wieder ein. Erinnerungsfetzen. Die Zeit fügte sich in deinem Kopf wieder zusammen. Wir hatten uns oben auf dem Leuchtturm geliebt. Lea und ich. Sie hatte meine Hose aufgeknöpft, ihr Kleid hochgezogen und sich auf mich gesetzt. Unsere Körper waren gegeneinander gepresst, brennend. Verschlungen hatten wir verweilt, die Augen ineinander versunken. Eine Ewigkeit. Ihre Lippen hatten die meinen gestreift und dort einen Salzgeschmack hinterlassen. Sie waren über meine Wange geglitten, zu meinem Hals, kitzelten meine Ohrläppchen und waren dann zu meinem Gesicht zurückgekehrt, zu meinem halb geöffneten Mund, ihren Kuss erwartend. Ihre Zunge. Beweg dich nicht. Beweg dich nicht. Ihre Beine hatten wie Algen meine Hüfte umschlungen und sie begann sich unmerklich zu bewegen. Die Hände an meine Schultern geklammert. Ihr gebräunter Teint glänzte im Licht der untergehenden Sonne und in der salzigen Gischt. unsere Schicksale verflechten. Was? Ich glaube, das hat sie gesagt. Unsere Schicksale verflechten dort an diesem Meer. Aber, verdammt, ich weiß es nicht mehr. Rico hatte ein ernstes Problem mit der Zeit, mit dem Zeitgefühl. Er konnte sich nicht vorstellen, wie Lea heute aussah. Eine 40-jährige Frau. Für ihn war sie immer noch so alt wie bei ihrer Begegnung. Ein Mädchen. Einmal habe ich versucht, ihm das zu erklären. Vergeblich. Ich erwartete ihn auf der Bank an der Place de Lange. Als ich sah, wie er aus der Rückkehrserie herauskam, ahnte ich, dass etwas passiert war. Ich hatte ihn noch nie so aufgeregt gesehen. Du wirst es nicht glauben. Warte, hol erstmal Luft. Doch, das war sie ganz bestimmt. Beruhig dich, ja. Verdammt nochmal. Ab du Scheiße, ich hab sie gesehen im Bus. Sie stieg in den Buslinie 83, die Haltestelle am alten Hafen, weißt du? Und sie hat mich sogar erkannt. Jedenfalls glaube ich das. Aber gut, Scheiße. Zu spät. Der Bus ist losgefahren. Ach ja? Und wie sah sie aus? Wieso? Was? Wie sie aussah? Na, ihr Gesicht. Was soll mit ihrem Gesicht sein? Hä? Siehst du, Rico, ich muss dir mal etwas erklären. Trotz allem verändert man sich im Laufe der Zeit. Ist dir klar, dass man sich verändert? Man wird einfach älter. Wenn du mich in 20 Jahren auf der Straße triffst, wirst du mich bestimmt auch nicht wiedererkennen. Ach ja? In 20 Jahren? In 20 Jahren werde ich tot sein. Also, Abdu, mach dir keine Sorgen, ob ich dich wiedererkenne oder nicht. Ich rede nicht von dir, sondern von Lea. Und dass ich sie gerade gesehen habe. Entschuldige bitte wegen Lea. Ich wollte dich nicht ärgern. Du wirst es nicht glauben, Abdu. Sie trug diese kleine rote Mütze, die sie so gern mochte. Du erinnerst dich? Ich hab dir davon erzählt, von dieser Mütze. Also, morgen gehe ich wieder zu der Haltestelle und werde auf sie warten. Ich ließ ihn reden. Ich wusste, morgen früh hat er alles vergessen. Nicht Lea, aber den 83er-Bus und die Haltestelle am alten Hafen. Es genügten ein paar Bier oder eine Flasche Wein, eine Nacht und alles würde sich in seinem Kopf in Luft auflösen. Komm, Abdu. Wir gehen das Meer anschauen. Na, Khaled? Beißt dein Fisch an? Fische gar nichts beißen. Alles tot. Ich glaube, es war Lea, die zu Rico gesagt hat, wenn ich über das Meer schaue, spüre ich das ganze Leben, das in mir steckt. Bei der Erde ist das nicht so. Die Erde ist hässlich. Nichts ändert sich. Alles ist wie tot. Selbst die Leute. An dem Tag, als Dede Rico in Marseille traf, setzte der Mistral ein. Ich hatte Rico den ganzen Tag nicht gesehen. Ich war seinen Rundweg zweimal abgegangen. Nichts. Centre-Bourse, die Kirche Saint-Ferréol, Quai du Port, Rue Caisserie, Place de Lange, Quai du Fort Saint-Jean. Warum hatte er seine Gewohnheiten geändert? Irgendwas musste geschehen sein. Etwas sehr Wichtiges. Als ich zum zweiten Mal an seinem Schlafplatz vorbeikam, war sein Einkaufsroller da. Abdu, das ist Dede. Stell dir vor, schon seit 4 Tagen hier in Marseille, der Arsch. Hallo. Ich bin Abdu. Ja, ich weiß. Komm, leg alles hier auf die Matratze. Ja. Wir feiern ein Fest. 2 12er-Pack Bier, 6 Flaschen Wein, eine halbe Flasche Whisky, das sollte wohl reichen, oder? Boah, stinkt das hier. Ja. Wo zum Teufel seid ihr gewesen? Ich habe dich gesucht. Ja, wir haben ein paar Gläser getrunken. Ich habe diesen Blödmann schon seit 4 Tagen gesucht. Oh. Bin überall rumgerannt. Beim Nachtasyl in der Rue Faubin, beim Heim in der Madrag, in der Tagesunterkunft an der Place Marceau. Das war die reinste Schnitzeljagd. Immer gab es jemand, der glaubt, ihn gesehen zu haben. Es ist unglaublich, dass wir uns getroffen haben. Am alten Hafen. Die Zeit, die hier vergangen ist. Dann haben wir erzählt, was wir erlebt haben. Einem Jahr, verdammt. Ne? Was starrst du mich so an, nichts. Kleiner? Nichts? No, Jeff. Te pas tout seul. Mal de pleurer. Titi hat es unheimlich gern gemocht. Ja. Auf dich, Titi. No, Chef. Tipp hat es. Verdammt, diese Arschlöcher, wenn ich daran wieder denke. Ein geiles Lied. Was macht ihr nur für einen Lärm? Das hast du. Hier, nimm einen Schluck. Nee, danke. Ach, Moustaki. Moustaki. Moustaki, wie ging das? Pour avoir si souvent dormi avec ma solitude. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Non, je ne suis jamais seul. Übrigens, uns alle zum Heulen. Avec ma solitude. Ja, habe ich dir das schon gezeigt? Hä? Was ist das? Ja. Habe ich aus der West France ausgeschnitten. Renn, als sie nach Hause kam. Vergewaltigt und ermordet. Sie wurde überfallen, als sie von ihrer täglichen Joggingtour im Taborpark zurückkehrte. Zwischen 12 und 14 Uhr. Ihr nackter Körper wurde von ihrem Ehemann im Wohnzimmer ihres Hauses in der Rue de Fougère gefunden. Na, für die Polizei ist der Hauptverdächtige der ehemalige Ehemann des Opfers. Heute ohne festen Wohnsitz. Ein eifersüchtiger und gewalttätiger Mann, den der Alkohol zerstört. Bekannten zufolge war er mehrfach nach Rennes gekommen, um sie zu bedrohen, sogar bis zur Schule ihres Sohnes. Mehrere Zeugen bestätigten, dass sie gesehen hätten, wie er sich in den letzten Tagen in der Nähe des Hauses herumdreht. Nein! Nein! Sie war doch nur eine Schlampe, ne? Hast du doch immer wieder gesagt. Bist du verrückt, du Idiot! Idiot! Was du gemacht hast! Mensch, ich blute! Mein Sohn! Mein Sohn! Was hat ihn gedacht an meinen Sohn? Julien! Der Vater ist weg und jetzt die Mutter! Oh Gott! Oh Gott! Oh mein Gott! Weißt du was? Du kannst nichts anderes als heulen. Julien. Hast doch Bock darauf gehabt. Julia. Hast du auch Bock, sie zu bespringen, sie zu erwürgen, diese Schlampe hast du auch mal gesagt, ne? Hast du da auch mal gesagt. Aber du hast nicht den Mumm dazu. Du hast in deinem ganzen Leben keinen Mumm gehabt und deshalb hast du dich sitzen lassen. Verzieh dich! Verzieh dich, hat man dir gesagt. Hey, ich bedauere nichts. Verpiss dich! Ich hab noch nie so was Geiles gefickt wie ihren Arsch. Das wird schon, Rico. Das wird schon. Hier, eine Zigarette. Was wird Julien nun ganz allein? Er ist nicht allein, Rico. Er ist nicht allein. Ich kann ihn nicht mal mehr besuchen. Da ist doch dieser Typ, der mit dir zusammenlebt. Alain. Ach, Alain. Er würde sich um ihn kümmern. Er ist nicht sein richtiger Vater. Er ist nicht du. Aber er liebt ihn doch auch, oder? Glaubst du nicht? Rico! Ja? Rico? Wenn sie damals fortgegangen ist, um mit diesem Typen zu leben, dann doch deshalb, weil sie ihn liebte. Und lieben bedeutet doch, Vertrauen zu haben, oder? Rico, hörst du mich? Julia. Sie hatte Vertrauen zu ihm. Rico, vertrau du ihm doch auch, diesem Typen. Julien ist nicht allein. Dann zog ich den Teddybären heran und schob ihn Rico unter den Arm. Er drückte ihn an sich. Meine Augen fielen zu. Einmal in der Nacht hat Rico sich zu mir umgedreht. Ich spürte, wie seine Hand vorsichtig mein Haar streichelte, wie es mein Vater getan hatte. Ich liebe dich, kleiner Mann. Ich habe dich auch lieb, Rico. Ich hätte ahnen müssen, dass das kein Traum war. Ich hätte aufwachen müssen, anstatt den Teddybären an mich zu drücken. Man glaubt immer, dass die Träume schöner sind als das wirkliche Leben. Vico? Der Mistral peitschte mir eiskalt ins Gesicht. Ich hatte den Kragen meines Pullovers bis zur Nase hochgezogen und stieg auf das Fahrrad. Das Ende des Weges. Der Leuchtturm. Ich trat mit voller Kraft in die Pedale. Das verdammte Rad fuhr schlecht, aber es fuhr. Bis zum Leuchtturm. Nicht denken. In die Pedale treten. Rico, warte auf mich. Warte. Nicht denken, Abdu. In die Pedale treten. Der Leuchtturm. Rico, warte. Das Ende der Mole. Das Ende des Weges. Ich ließ das Fahrrad auf den Boden fallen und rannte. Ich nahm immer gleich 4 Stufen die Treppe des Leuchtturms hinauf. Bis zur Plattform. Rico war da. Er saß auf dem Boden, den Rücken gegen den weißen Stein gelehnt. Die geöffneten Augen waren auf das weite Meer gerichtet. Auf die Insel. Auf den Horizont. Rico! Rico saß da und lächelte. Mit geöffneten Augen. Ich wagte nicht mehr, ihn anzusehen. Ich setzte mich neben ihn und lehnte meinen Kopf an seine Schulter. Ich schloss die Augen und flüsterte leise das Lied, das mein Vater immer an schlechten Tagen gesungen hatte. Ich versuche immer wieder, mich zu erinnern, aber vergeblich. Die Jugend ist mir zwischen den Fingern zerronnen. Ich habe mir die Schuhsohlen durchgelaufen. Nun bin ich im Ekel erstarrt. Von 1000 Qualen bewahrt die Ehre nun keine einzige. Wenn ich nicht mehr weiß, woher ich komme, habe ich verdammtes Glück gehabt. Jetzt stand die Sonne hoch am Himmel. Eine fahle, kalte Sonne. Die Sonne der Sterbenden, dachte ich. Ich schob meine Hand in Ricos Hand. Meine Finger mit seinen verflochten. Ich wartete. Ich habe gewartet, denn das sagte ich mir. So kann dieses Leben nicht weitergehen. Das kann einfach nicht sein. Die Sonne der Sterbenden. Hörspiel von Jean-Claude Isou. Aus dem Französischen von Ronald Vouillet. Bearbeitung Claudia Wilhelmine Stang. Die Rollen und ihre Darsteller: Rico Helmut Zierl, Abdou Damon Koschabo, Titi Hans-Peter Halwachs, Dédé Martin Reinke, Léa Anna Talbar, Sophie Patricia Harrison, Mirjana Margarita Breitkreitz, Marc Zack, Ernst August Scheppmann, Jean Faure und viele andere. Technische Realisation Gertrud Melcher und Anne Efferts. Regie Claudia Johanna Leist und Claudia Wilhelmine Stang. Sie hörten eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln aus dem Jahre 2005.